Mit einem wilden Schrei griff John nach einem Baumast, riss die Krücke aus seiner Achselhöhle heraus und wirbelte das furchtbare Wurfgeschoss durch die Luft. Es traf den armen Tom mit der Spitze mitten auf den Rücken zwischen die Schulterblätter. Seine Hände flogen in die Luft, er stöhnte kurz auf und fiel auf sein Gesicht. Ob er schwer oder leicht verletzt war, hat nie ein Mensch sagen können. Nach dem Klang zu urteilen, wurde wahrscheinlich sein Rückgrat sofort gebrochen. Jedenfalls hatte er keine Zeit, zur Besinnung zu kommen. Schnell wie ein Affe, auch ohne seine Krücke, war Silver im nächsten Augenblick über ihm und hatte zweimal sein Messer bis ans Heft in den wehrlosen Leib gestoßen. Ich konnte von meinem Versteck aus ihn laut keuchen hören, während er zustieß. Ich weiß nicht so recht, was eigentlich eine Ohnmacht ist, aber das weiß ich. Für den nächsten kurzen Augenblick schwand die ganze Welt um mich herum wie in einem wirbelnden Nebel. Silver und die Vögel und der hohe Fernrohrberg gingen vor meinen Augen um und um, Kopf über, Kopf unter, und in meinen Ohren war es, wie wenn unzählige Glocken klingelten und ferne Stimmen riefen. Als ich wieder zu mir kam, hatte das Scheusal sich aufgerafft und stand aufrecht, die Krücke unter dem Arm und den Hut auf dem Kopf. Unmittelbar vor ihm lag Tom bewegungslos auf dem Grase, aber der Mörder kümmerte sich um ihn nicht im geringsten, sondern reinigte sein blutiges Messer, indem er es mit einem Grasbüschel abwischte. Sonst war alles unverändert. Die Sonne schien noch immer erbarmungslos heiß auf die dampfende Mastfenne und auf den hohen Gipfel des Berges, und ich konnte kaum glauben, dass hier, unmittelbar vor meinen Augen, wirklich ein Mord geschehen war, dass ein Menschenleben grausam zum Ende gebracht worden war. Aber jetzt steckte John die Hand in die Tasche, zog eine Bootsmannspfeife heraus und blies darauf verschiedene Signale, die weit durch die heiße Luft klangen. Ich konnte natürlich nicht sagen, was das Signal bedeutete, aber es erweckte augenblicklich alle meine Ängste von neuem. Es würden noch mehr herankommen. Ich konnte entdeckt werden. Zwei von den ehrlichen Leuten hatten sie bereits erschlagen. Konnte nach Tom und Alan nicht ich als Nächster an der Reihe sein? Ich machte mich sofort aus den Ranken los und begann so schnell und so leise wie nur möglich nach dem lichten Teil des Waldes zurückzukriechen. Während ich dies tat, hörte ich, wie zwischen dem alten Seeräuber und seinem Kameraden Rufe gewechselt wurden, und diese gefahrvollen Klänge verliehen mir Flügel. Sobald ich aus dem Dickicht heraus war, lief ich so schnell, wie ich noch niemals in meinem Leben gelaufen war. In welche Richtung ich lief, darum bekümmerte ich mich wenig, solange ich mich nur von den Mördern entfernte. Während ich lief, wurde meine Angst immer größer, bis sie schließlich beinahe zu einer Art von Wahnsinn stieg. Konnte ein Mensch so rettungslos verloren sein wie ich? Wie durfte ich es wagen, nach dem Abfeuern des Kanonenschusses zu den Booten hinunterzugehen, unter diese Teufel, deren Hände noch von dem Blute ihrer Opfer rauchten? Würde nicht der Erste, der mich sähe, mir den Hals umdrehen wie einem Krammetsvogel? Würde nicht meine Abwesenheit an und für sich schon ihnen ein Beweis sein, dass ich mich fürchtete, also irgendetwas wissen müsste? Ich dachte, es ist alles aus. Leb wohl, Hispaniola, lebt wohl, Squire, Doktor und Kapitän. Ich hatte keine anderen Aussichten mehr, als entweder zu verhungern oder von den Händen der Meuterer zu sterben. Während alle diese Gedanken mir durch den Kopf gingen, lief ich, wie gesagt, immer weiter. So war ich, ohne zu wissen wie, dicht an den Fuß des niedrigen Berges mit den beiden Gipfeln gekommen und damit in einen Teil der Insel, wo die Lebenseichen weiter auseinanderstanden und an Wuchs und Größe mehr wie Waldbäume aussahen. Zwischen ihnen wuchsen einzelne Fichten, die vielleicht 50 Fuß, vielleicht sogar 70 hoch sein mochten. Auch die Luft war frischer als unten bei den Sumpfwiesen. Und hier, ließ ein neuer Schreck mich plötzlich stillstehen, und das Herz klopfte mir.